Andacht vom 16.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Richte dein Herz darauf aus, den Herrn zu suchen. Ich möchte heute etwas mit euch teilen, was mein Herz wirklich ergriffen hat. Es macht mir keine Angst, aber es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Um ein siegreiches Leben zu führen, ist es wichtig, die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Wenn man nicht weiß, in welcher Zeit man lebt, macht man sich darüber auch keine Gedanken. In sehr ernsten Zeiten sorglos zu leben, ist aber sehr gefährlich. Jesus warnte die Menschen mit den Worten: Wenn die Leute Friede, Friede sagen, werden sie von den bösen Zeiten unvorbereitet erwischt. Überlegt, wie viele Menschen überraschend von Unglücken erwischt werden. Ich erinnere mich, wie es war, als meine Schwägerin, die Schwester von Debbie, sehr rasch im Frühling starb. Debbie weinte plötzlich sehr. Ich fragte, was geschehen war. Sie antwortete: Meine Schwester ist gestorben. Ich hielt Debbie in meinen Armen und tröstete sie. Und der Heilige Geist sprach zu mir durch einen Vers in den Psalmen, den ich kenne. Auf Englisch steht da im Psalm 90, 12: Hilf uns, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Auf Deutsch heißt es sogar: Hilf uns, dass wir uns daran erinnern, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Debbie weinte, ich hielt sie fest. Und der Heilige Geist sagte: Erinnere dich daran, deine Tage zu zählen, damit du weise wirst. Es gibt viele Menschen, die immer wieder die gleichen Probleme haben und nie daraus lernen. Die kluge Art ist nicht, aus Umständen zu lernen, denn oft sind die Umstände so schrecklich, dass man da nichts mehr lernen kann. Was kann Debbie lernen? Bezüglich ihrer Schwester nichts mehr, die Schwester ist tot. Aber ich fragte sie, ob sie etwas anders gemacht hätte, wenn sie gewusst hätte, dass ihre Schwester so früh stirbt. Sie sagte: Ja. Ich meinte: Dann weißt du, wie du mit deinem Bruder umgehen musst. Kommen wir zu Rehabeam. Er ist Davids Enkel und Salomos Sohn, der König von Juda. Von ihm heißt es in 2. Chronik 11,17: 3 Jahre lang gingen sie auf dem Weg Davids und Salomos. Und dann in 2. Chronik 12,14: Aber er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Er tat, was böse war, weil er nicht lernte, sein Herz auf Gott zu richten. Die Bibel sagt nicht, dass er Schlechtes tat, weil er viele Frauen hatte. Er tat Böses, weil er sich nicht darauf ausrichtete, Gott zu suchen. Die meisten Christen wachen wohl morgens nicht auf und fragen sich, welche bösen Taten sie heute tun könnten. Das tut kein normaler Christ. Keiner überlegt, wie er sich von Gott abwenden kann. Aber viele beginnen ihren Tag sorglos. Doch alles kommt aus meinem Herzen. In Sprüche 4,23 steht: Behüte dein Herz mit aller Sorgfalt, denn aus ihm fließt das Leben. In Markus 7,20-23 lesen wir: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wenn du nichts tust, bekommst du Probleme. Wie bitte? Ja, genau, Probleme. Denn wenn du nichts tust, um dein Herz zu bewahren, wirst du Schwierigkeiten bekommen. Die Bibel nennt das: Tun, was böse ist. Es ist eine aktive Entscheidung, uns darauf auszurichten, den Herrn zu suchen. Ich brauche keine spezielle Gebetszeit, ich bete ununterbrochen. Jesus war mit seinem Vater den ganzen Tag über verbunden. Dennoch brauchte er spezielle Zeiten, in denen er nur mit dem Vater beisammen war. Die Bibel erzählt von unterschiedlichen Orten, an die er sich zurückzog. Wenn du dich nicht zwischendurch zurückziehst und den Herrn suchst, wirst du keine Beziehung entwickeln. Rehabeam, der Sohn Salomos, machte das 3 Jahre sehr gut. Dann hörte er auf, Gott zu suchen. 3 Jahre lang richtete er sein Herz auf Gott aus. Dann tat er das nicht mehr. Das ist im Leben von Christen so typisch. Wir beginnen etwas, wir sind ganz begeistert, aber dann hören wir wieder auf. Wir entwickeln keine Gewohnheit daraus. Als Jesus das Gleichnis vom Seemann oder vom Herzen erzählte, sprach er über Herzensbefindlichkeiten. Es gibt 4 verschiedene Orte, wo die Samen hinfallen. Eine der Herzensbefindlichkeiten ist, das Wort zu hören, es freudig aufzunehmen, doch dann kommen Schwierigkeiten und das Wort ist nicht gefestigt im Herzen. Ich glaube, dass wenn die Bibel vom großen Abfall spricht, dies kein zeitlich begrenztes und äußerlich sichtbares Geschehnis sein wird. Alle Menschen, die nicht durch den Prozess gegangen sind, ihr Herz zu behüten, werden einfach abfallen und ihren Glauben verlassen. Viele Menschen sind Feuer und Flamme für Jesus. Sie sind so begeistert. Sie lieben Jesus leidenschaftlich. Aber sie richten ihr Herz nicht darauf aus, ununterbrochen Jesus zu suchen. Dann kommen Schwierigkeiten und sie sind nicht vorbereitet darauf, sich auf Jesus zu verlassen. Deshalb fühlen sie sich angegriffen und geben Gott die Schuld. Und dabei tun sie das, was böse ist. Sie richten ihre Herzen nicht darauf aus, Gott zu suchen. Sie glauben, alles ist gut, alles ist wunderbar, Gott liebt mich bedingungslos. Ja, das tut er. Seine bedingungslose Liebe ändert sich nie. Seine Güte ist immer da, das steht in der Bibel. Das Werk am Kreuz ist vollbracht und der Teufel ist besiegt. Das ist auch klar. Die Frage lautet, wo ist mein Herz? Schaut, wie viele Christen so gut begannen, doch sie fielen wieder vom Glauben ab. In der Kirchengeschichte, all die Bewegungen Gottes, was geschah mit ihnen? Sie waren leidenschaftliche Bewegungen für Jesus, aber zurück blieb ein System, ein Monument, letztendlich Religiosität. Heute können wir feststellen, dass das religiös ist. Aber es war einst eine wunderbare Bewegung für Jesus. Das kann uns schneller passieren, als wir denken. Wir müssen verstehen, dass wir dranbleiben müssen, unsere Herzen auf die Begegnung mit Jesus auszurichten. Sonst kommen Umstände auf uns zu, in denen wir nicht bestehen können. Ich sage immer wieder zu den Leuten in der IPS, denkt nie, ihr würdet etwas nie tun. Solange euer Herz nicht gefestigt ist darin, kann es euch immer passieren. Mir auch, klar. Wenn wir dranbleiben, Jesus immer zu suchen, werden wir siegreich leben können. Ich habe einen Freund in Europa. Er war vor etwa 30 Jahren leidenschaftlich für Jesus. Er war tief in der Liebe zu Jesus, er war Lobpreisleiter. Erst vor etwa 2 Jahren fand ich etwas heraus, was mich schockierte. Diese Person hat seine gesamte Umwelt getäuscht, einschließlich seiner Gemeinde und seiner Familie. Lange Zeit spielte er nur noch den leidenschaftlich begeisterten Christen. Du musst dich täglich entscheiden, dein Herz darauf auszurichten, dass es Jesus begegnen kann. Wenn du meinst, du machst das schon, wenn es in deinen Tagesablauf passt, wird es nicht geschehen. Wenn du einfach denkst, in der gefährlichen Situation wird Jesus mich schon bewahren, wird es nicht geschehen. Denn Jesus bewahrt dich schon, aber du gehst in dieser Situation raus aus der Beziehung zu ihm. Schaut, was mit Petrus geschah. Im Garten vor der Verhaftung sprach Jesus nur zu ihm, nicht zu allen Jüngern. Petrus, bleib wach und bete, damit du nicht in Versuchung fällst. Wenn Jesus das genau zu einer Person sagt, ist das nicht ernst gemeint und wichtig? Gewöhnlich sprach Jesus alle Jünger an, aber dieses Mal sprach er speziell Petrus an. Was geschah? Petrus bereitete sein Herz nicht darauf vor, den Herrn zu suchen, wie Jesus ihn warnte. Und als sein Leben schwierig wurde, war er nicht vorbereitet. Wir denken, das Böse ist das, was wir falsch gemacht haben. Aber wir begreifen nicht, dass alles im Herzen beginnt, und zwar viel länger vorher. Wenn die Bibel sagt, er tat, was böse war, er richtete sein Herz nicht auf Gott aus, da geht es darum, beständig die Beziehung zu Gott zu suchen. David sagt im Psalm 57,7 zweimal, mein Herz ist fest gerichtet auf Gott. Mein Herz ist fest darauf gerichtet, ihm Lobpreis zu geben. Schaut, das Wort fest gerichtet im Hebräischen ist das gleiche Wort, das bei Rehabeam in 2. Chronik 12,14 darauf ausgerichtet bedeutet. Ich gehe kurz auf den Kontext von Psalm 57 ein. David war in der Höhle und all seine Freunde raten ihm, Saul zu töten. Warum tötete David Saul nicht? Warum nahm er sein Schicksal nicht in seine eigene Hand? Der Thron war ihm lang zuvor zugesprochen worden. Bevor er Saul dort in der Höhle begegnete, war sein Herz auf solch eine Situation vorbereitet. Er wusste, dass er Saul nicht töten durfte. Aber hätte er sein Herz nicht auf Gott ausgerichtet, dann hätte er Saul bestimmt getötet. Wir sind immer so erstaunt über komplizierte Umstände, in denen wir landen. Und dann kommen unsere Reaktionen, die immer ein Spiegel dessen sind, was in unseren Herzen ist. Deshalb müssen wir unser Herz jeden Tag darauf ausrichten, Gott zu suchen. Wenn das ein Lebensstil ist, werden wir gefestigt sein und in schwierigen Momenten das Richtige tun. Lasst uns über Krankheit reden. Wie viele Menschen erhalten unvorbereitet die Diagnose Krebs? Und dann wollen sie an Heilung glauben. Aber in den guten Tagen haben sie sich nicht darauf ausgerichtet, Gott zu suchen und ihre Gesundheit zu glauben. Wie ist es bei Kopfschmerzen? Unsere erste Reaktion ist, eine Schmerztablette einzunehmen. Wenn wir David wären, wir würden vielleicht erst Saul töten und dann erstaunt sein über die eigene Reaktion. Die großen Männer Gottes, die Gottes Ziel für ihr Leben total verfehlten, man kann in ihrem Leben oft zurückverfolgen, wo sie begannen, sich nicht mehr völlig auf Gott auszurichten. Wir freuen uns über den neuen Bund, aber wir denken, wir könnten sorglos leben. Gott ist mit uns. Die Wunder und der Erfolg beweisen es. Dabei werden wir sorglos. Wir achten nicht mehr jeden Tag darauf, unsere Herzen auszurichten auf Gott. Genau das geschah mit Rehabeam. Er begann die ersten 3 Jahre wunderbar. In Jesaja 26,3 steht: Du wirst in perfektem Frieden bewahren, wenn sein bewährter Sinn auf dich gerichtet ist. In der originalhebräischen Bibel steht da kein Du, o Herr, denn Gott erhält dich nicht in perfektem Frieden. Dieser Vers hat mit deinem Herz zu tun. Wenn die Bibel sagt, wessen bewährter Sinn auf dich gerichtet ist, ist das hebräische Wort für Sinn der erste Ausdruck im Hebräischen für Herz gemeint. Und gemeint ist die Vorstellungskraft. Das entspricht dem Wort für 1. Mose 6,5, wo Gott sieht, dass alle Sinnen der Menschen böse ist. Es geht um das, was im Herzen ist. Denn was der Mensch ersinnt, ist direkt verbunden mit dem Herzen. Wenn du mit Gott verbunden wirst, wirst du in Frieden leben, auch in schwierigen Umständen. Horcht, wenn ihr euch nicht darauf ausrichtet, den Herrn beständig zu suchen, werdet ihr nicht vorbereitet sein für schwierige Umstände. Wir täuschen uns, wenn wir denken, dass in der Krise schon alles gut sein wird. Denn Gott ist doch gut. Der neue Bund funktioniert. Alles ist gut, etc. Ja, Gott ist gut. Ja, der neue Bund funktioniert. Aber wie sehr du die Güte Gottes erlebst in der Krise, hängt von deinem Herzen ab. Was passiert, wenn du nicht auf dein Herz achtest? Du wirst ein Teil der Menschen sein, die von Gott weggehen und nicht einmal wissen, wie das geschehen konnte. Und andere Menschen werden darüber geschockt sein, wie du abgefallen bist. Das Böse dabei war, dass du dein Herz nicht darauf ausgerichtet hast, Gott beständig zu suchen. Lasst uns weise werden, jeden Tag unser Herz auf Gott auszurichten. Lasst uns auf ihn gerichtet leben, ihn loben und preisen. Lasst uns von den Umständen wegschauen und ihm die Ehre geben. Erinnere dich an die Güte Gottes. Sag ihm, wie sehr du dich danach sehnst, Intimität mit ihm zu erleben. Verbringe Zeit in der Ruhe, ihn einfach zu betrachten. Stelle sicher, dass du zu 100% zufriedengestellt bist in Jesus. Ich sagte auf der letzten Intensiv-IPS: Ich bin überzeugt, dass niemand die guten materiellen Dinge wirklich genießen kann, wenn sein Herz nicht so befriedigt ist mit Jesus, dass er einfach glücklich ist. Wenn du nichts anderes brauchst, um glücklich zu sein als Gott, kannst du all die guten Dinge genießen, die das Leben dir bietet. Wenn du nicht in Gott zufriedengestellt bist, kannst du nicht zufrieden sein, weil du immer noch irgendwas brauchst, um wirklich glücklich zu sein. Und dann wird das Herz ruhelos. Dann tun wir Dinge, die wir später bereuen, finanziell oder gesundheitlich. Ich habe einen Freund in Amerika, er ist jetzt 70 Jahre alt. Er hatte ein gutes Leben, er hatte viel Geld, jetzt hat er eine Menge Schulden. Ich fragte ihn, warum er plötzlich Schulden hat. Er wusste es nicht. Er hatte einfach hier mehr gekauft und dort etwas und irgendwann stellte er fest, dass er das meiste nie brauchte. Das trifft auf jeden Bereich im Leben zu, seien es Beziehungen, sei es Erfolg, der ohne Jesus sowieso keinen Sinn hat, sei es berühmt zu werden. Schaut doch, wie viel Verwirrung bei den Menschen herrscht, die in Hollywood leben und arbeiten. Behütet eure Herzen, richtet eure Herzen darauf aus, Gott zu suchen. Betet so: Gott, ich brauche die Gnade, zuerst zu dir zu gehen, wenn ich aufwache. Wenn ihr lernt, das zu eurem Lebensstil zu machen, werdet ihr sprechen können wie David. Von Matthäus, dem Übersetzer. Ich liebe den Ausdruck aus Kolosser 1. Paulus spricht da von einem Lebensstil, der Jesus entspricht. In Kolosser 1,11 gibt er diesen Ratschlag: Seid gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht von Gottes Herrlichkeit zu allem Ausharren und Leiden mit Freuden. Ich studierte diese Passage. In Vers 10 steht, dass wir Gott wohlgefallen sollen. Eins hat dabei meine Aufmerksamkeit erregt, dass wir die Kraft seiner Herrlichkeit in Verfolgung und Leid erleben können. Durch die Kraft, die Gott mir gibt, werde ich in schweren Umständen nicht verzweifeln, sondern ich erhalte mir meine Begeisterung. Die Bibel spricht von Ausdauer und Leiden. Wir denken, wie schrecklich, wenn wir leiden müssen. Aber es geht nicht um Leid, sondern um das dauernde Dranbleiben, indem wir alle Schwierigkeiten überwinden können. Es ist meine eigene Entscheidung. Davon hängt Gottes Kraft in meinem täglichen Leben ab. Reinhard sprach darüber, das Herz auszurichten auf Gott. Ich wurde an diese Passage erinnert. Denn Paulus empfiehlt das als einen Lebensstil für Christen. Ich entscheide, wie ich mein Leben lebe. Ich muss Entscheidungen treffen, die gut sind, gut für mich. Durch die Gnade Gottes erhalte ich Ausdauer und langes Durchhalten in Schwierigkeiten. Aber ich muss begreifen, dass ich entscheide und Gottes Kraft wirkt. So handelt Gott durch mich. Das ist die Entscheidung. Ich richte meine Entscheidungen und mein Leben auf Gott aus. Ich frage ihn, was Sinn macht, was er will. Es ist eine Entscheidung. Will ich beten, die Bibel lesen, das Wort betrachten, meditieren und proklamieren? Das christliche Leben besteht aus Entscheidungen und nicht aus Gefühlen. Ich entscheide mich zu beten, deshalb bete ich. So ist es mit allen Dingen, die gut für uns sind. Denn dann kann ich in der Kraft Gottes das gute Leben demonstrieren, dass ich in Gott lebe. Schlusssatz von Reinhard: Leute, entscheidet euch, eure Herzen auf Gott auszurichten. Wenn ich das nicht tue, lebe ich in dem, was böse ist. Tut nicht das Böse, richtet eure Herzen aus auf Gott. Danke.